Die vorzüglichen Menschen der Welt würdigen die unsterblichen Verdienste von Präsidenten Kim Il-sung hoch. Zum 23. Todestag von Kim Il-sung sind viele Telegramme und Briefe von ausländischen Persönlichkeiten wie dem Leiter der russischen Gruppe für Solidarität mit der TVRK und dem Sekretär des Regionskomitees Yangon der Partei für Solidarität und Entwicklung der Union von Myanmar eingegangen. Darin betonten sie, Genosse Kim Il-sung sei Vater der koreanischen Nation, weltberühmter Held, der sich große Verdienste um die Sache für die Verwirklichung der Souveränität der Völker der Welt erworben habe und großer Mann des 20. Jahrhunderts sei. Unter Führung von Genossen Kim Jong-un werde das koreanische Volk die revolutionäre Sache von Kim Il-sung fortsetzen, den Druck und die Sanktionen der feindseligen Kräfte vereiteln und beim Aufbau des starken sozialistischen Staates größere Erfolge erzielen.